Deutschlandfunk. Kommentar. Am 6. August 1945, heute vor 70 Jahren, detonierte über dem japanischen Hiroshima die erste Atombombe, abgeworfen von den US-Amerikanern. Mehr als die Hälfte der Stadt wurde zerstört, zehntausende Menschen starben an den Verletzungen oder an den Folgen der Verstrahlung. Jetzt zum Jahrestag wird in Tokio wie in Washington eine friedliche Welt beschworen und eine Aussöhnung der beiden Staaten, zwischen denen so lange Funkstille geherrscht hatte. Doch solche Sonntagsreden könnten nicht über die Realität hinwegtäuschen, über, so nennt es Jürgen Hanefeld, eine verlogene Freundschaft. Wenn heute erneut vor aller Welt der Opfer der Atombomben gedacht wird, die vor 70 Jahren zum ersten und bisher einzigen Mal gegen Menschen eingesetzt wurden, dann ist das ein würdiger Anlass, an den Weltfrieden zu gemahnen, aber auch daran zu erinnern, wie verlogen das Verhältnis zwischen Tätern und Opfern war und ist. Japan hat sich noch immer nicht glaubwürdig für die Gräueltaten entschuldigt, die es lange schon vor dem Überfall auf Pearl Harbor begangen hat. Im Gegenteil, der jetzige Premierminister Shinzo Abe tut alles, um die blutige Geschichte Japans weiß zu waschen. Doch die USA sind nicht besser. Sie haben die Legende in die Welt gesetzt, die Bomben hätten den Krieg beendet. Das ist nachweislich falsch. Zum einen war Japan militärisch längst geschlagen, bevor die Zivilisten in Hiroshima und Nagasaki im Feuersturm verglühten. Zum anderen folgte Japans Kapitulation nicht der atomaren Bombardierung, sondern dem sehr späten Kriegseintritt der Sowjetunion. Erst danach setzte sich im obersten Kriegsrat in Tokio die Erkenntnis durch, dass es nichts mehr zu verhandeln gab. Die USA brauchten die Atombomben nicht, um den Krieg zu beenden, sondern um der Sowjetunion zu beweisen, wer der Stärkere war. Die verbrannten Menschen in Hiroshima, derer heute gedacht wird, waren also nichts weiter als Demonstrationsobjekte, Laborratten einer zynischen Großmachtpolitik. Der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki war das schwerste Verbrechen gegen die Menschheit, dessen sich die Amerikaner im Pazifikkrieg schuldig gemacht haben. Um den Historiker Florian Kuhlmers zu zitieren, der Krieg begann mit einem Verbrechen und er endete mit einem Verbrechen. Das hat der Sieger aber nie gesagt, weil er der Sieger war. Zitat Ende. Eine Lüge mit Langzeitwirkung, denn seit Hiroshima und Nagasaki fühlen sich die Japaner nicht so sehr als Aggressoren im Zweiten Weltkrieg, sondern als Opfer. Auch das hindert sie bis heute, sich klar zu ihrer Schuld zu bekennen. Dennoch pflegen Amerika und Japan neuerdings eine unheilige Waffenbrüderschaft. Wenn sich Abe und Obama in den Armen liegen, weil der Japaner endlich die pazifistische Verfassung aushebelt und den USA noch eine weitere Militärbasis auf Okinawa erlaubt, ist Vorsicht geboten. Das ist keine Freundschaft, sondern ein strategisches Bündnis gegen China. Es dient den Falken in Japan und es dient den wirtschaftlichen Interessen der USA. Dem Frieden dient es nicht.